Elizabeth erwachte am folgenden Morgen mit denselben Gedanken und Betrachtungen, womit sie am Abend vorher die Augen geschlossen. Sie konnte sich immer noch nicht von ihrem Erstaunen erholen. Es schien ihr unmöglich, an etwas anderes zu denken, und unfähig, sich auf die gewöhnliche Weise zu beschäftigen, beschloss sie nach dem Frühstück einen weiteren Spaziergang zu machen. Schon war sie auf dem Weg zu ihrem Lieblingsplätzchen, als ihr plötzlich einfiel, dass auch Darcy manchmal hierher zu gehen pflegte. Deshalb kehrte sie am Eingang des Parks wieder um und schlug einen Seitenpfad ein, der sie weiter von der Landstraße abführte. Nachdem sie diesen einige Mal auf- und abgegangen war, lockte sie der schöne Morgen und das frische Grün der Bäume, noch einen Gang durch den Park zu machen, welcher jeden Tag an Pracht und Lieblichkeit zunahm. Vorsichtig schaute sie um sich, und als sie das Terrain sicher gefunden, schritt sie mutig vorwärts. Doch nicht lange sollte sie sich dieser wohltuenden Einsamkeit erfreuen, denn kaum war sie einige Schritte tiefer in das junge Gehölz hineingegangen, als sie von fern eine männliche Gestalt auf sich zukommen sah. Sie wandte sich schnell um, war jedoch schon gesehen und erkannt worden und hörte jetzt zu ihrem nicht geringen Schrecken ihren Namen laut von Darcy rufen. Hier half kein Widerstreben. Sie blieb stehen und erwartete den Gefürchteten, der ihr mit einem Brief in der Hand entgegentrat. Sie griff mechanisch nach dem ihr dargebotenen Blatt. »Ich bin«, so hob er mit einem Blick stolzer Ruhe an, »schon einige Zeit hier auf- und abgegangen in der Hoffnung, Ihnen zu begegnen. Wollen Sie mir die Ehre erzeigen, diesen Brief zu lesen?« Und hierauf wandte er sich nach einer leichten Verbeugung wieder in das Gehölz und war bald aus ihren Augen verschwunden. Ohne freudige Erwartung, doch voll Neugier eröffnete Elizabeth den Brief und fand zu ihrer größten Verwunderung nicht allein zwei ganze Bögen, sondern auch sogar das Kuvert eng vollgeschrieben. Sie las wie folgt. Rosings, 8 Uhr des Morgens. Beunruhigen Sie sich nicht über den Anblick dieser Zeilen, welche weder eine Wiederholung meiner Gefühle noch eine Erneuerung des Ihnen gestern Abend so unangenehm gewesenen Antrags enthalten. Auch geschieht es nicht in der Absicht, Sie zu kränken oder mich zu demütigen, dass ich noch einmal auf jene Wünsche zurückkomme, die zu unserem beiderseitigen Glück nicht so bald vergessen werden können. Gern hätte ich mir die Anstrengung, diesen Brief zu schreiben und Ihnen die Unbequemlichkeit, ihn zu lesen, erspart, doch zur Rechtfertigung meines Charakters musste er geschrieben und gelesen werden. Verzeihen Sie deshalb meiner Bitte um gütige Aufmerksamkeit. Ihr Gefühl wird Sie mir ungern bewilligen, aber ich fordere Sie von Ihrer Gerechtigkeit. Sie haben mir gestern 2 Beleidigungen von sehr verschiedener Natur und keineswegs von gleicher Wichtigkeit zur Last gelegt. Die erste bestand in dem Vorwurf, meinen Freund Bingley von ihrer Schwester getrennt zu haben, ohne Rücksicht auf ihre beiderseitige Neigung. Und die zweite, dass ich, der Ehre und Menschlichkeit zum Trotz, Mr. Wickhams gerechte Ansprüche an jetziges Glück und zukünftige Aussichten mutwillig zerstört hätte. Mutwillig und grundlos den Gefährten meiner Kindheit, den anerkannten Liebling meines Vaters, einen jungen Menschen, der keine andere Stütze als unsere Gunst besaß und in dem Glauben an unseren ferneren Beistand aufgewachsen war, einen solchen Jüngling aus Laune oder Übermut von mir zu stoßen und meinem Schutz zu entziehen, würde einen Grad von Schlechtigkeit verraten, der keinen Vergleich mit dem Vergehen, ein Liebespaar, dessen Neigung nur erst einige Wochen alt zu trennen, aushält. Doch diesen schweren Vorwurf, den Sie mir gestern so schonungslos machten, hoffe ich in Zukunft von mir abgewälzt zu sehen, wenn Sie folgenden Bericht meiner Handlungen und deren Motive gelesen haben werden. Sollte ich zu meiner eigenen Rechtfertigung manchmal genötigt sein, Empfindungen auszusprechen, welche den Ihrigen entgegen sind oder Sie sogar beleidigen, so kann ich nur versichern, dass mir diese Umstände sehr leid tun. Ich muss der Notwendigkeit gehorchen, und allzu große Schonung würde hier nicht am rechten Ort sein. Ich war noch nicht lange in Herefordshire gewesen, als auch ich, wie so viele andere, die Bemerkung machte, dass Bingley ihre älteste Schwester sehr auszeichnete. Doch nicht eher als am Abend des Balls in Netherfield erkannte ich sein Gefühl für eine ernstere Neigung als manche frühere. Auf diesem Ball, während ich die Ehre hatte, mit ihnen zu tanzen, ward ich zuerst durch Sir William Lucas darauf aufmerksam gemacht, dass Bingleys Galanterien gegen ihre Schwester Veranlassung zu der Vermutung einer daraus entstehenden Heirat gegeben hatte. Er sprach davon als von einer ausgemachten Sache, die nächstens bekannt werden würde. Von diesem Augenblick an beobachtete ich meinen Freund genauer und bemerkte, dass seine Vorliebe für Miss Bennet tieferen Grund gefasst hatte, als es sonst bei ihm der Fall zu sein pflegte. Auch ihre Schwester ward nun von mir beobachtet, aber ihr offener Blick und ruhiges Wesen, die sie stets gleichbleibende, heitere, liebenswürdige Unbefangenheit, verrieten auch nicht das kleinste Symptom einer ernsten Neigung, und nach den Bemerkungen dieses Abends zu schließen, war ich fest überzeugt, dass ihr seine Huldigungen zwar Vergnügen machten, aber ihr Herz nicht tiefer berührten. Wenn Sie sich also in diesem Punkt nicht geirrt haben, muss ich mich selbst des Irrtums anklagen, und ich erkenne Ihre gründlichere Kenntnis des schwesterlichen Herzens. Wenn dem wirklich so ist, wenn ich durch meinen Irrtum verleitet Ihnen Kummer verursacht habe, ist Ihre Erbitterung gegen mich nicht ohne Grund. Aber ich versichere nochmals, dass die gleiche Heiterkeit Ihrer Schwester den schärfsten Beobachter über den wahren Zustand Ihres Herzens irreführen musste. Dass ich es wünschte, Sie gleichgültig zu finden, leugne ich nicht. Wohl aber, dass ich mich durch Furcht oder Hoffnung zu einem solchen Glauben bestimmen ließ. Ich glaubte es aus unparteiischer Überzeugung so gewiss, als ich es aus Vernunft wünschte. Meine Einwendungen gegen diese Heirat waren nicht bloß die, welche ich gestern Abend im eigenen Fall nur durch die Gewalt der Leidenschaft möglicherweise zu überwinden imstande erklärte. Der Mangel an Konnektionen konnte meinem Freund nicht so nachteilig werden wie mir. Ich hatte andere Gründe für meine Abneigung. Gründe, die zwar immer noch und für beide Fälle im gleichen Grade fortdauern, die ich aber zu vergessen gesucht hatte, weil sie mir für den Augenblick ferner lagen. Diese Gründe muss ich leider genauer zergliedern. Der Stand ihrer Mutter sowie deren Familie, obgleich ein großes Hindernis, war doch nichts im Vergleich mit dem gänzlichen Mangel des Gefühls für Schicklichkeit, den ich sowohl bei ihrer Mutter als auch bei ihren jüngsten Schwestern und selbst zuweilen bei ihrem Vater oft zu bemerken Gelegenheit hatte. Verzeihen Sie, es tut mir leid, Sie zu beleidigen. Möge das tröstende, Sie und Ihre älteste Schwester durch das Leben begleitende Gefühl, sich, umgeben von den Mängeln und Fehlern Ihrer nächsten Verwandten, frei von denselben erhalten zu haben und sich in jeder Hinsicht höchst vorteilhaft vor Ihnen auszuzeichnen, Ihnen eine Art Beruhigung gewähren und meine willenlose Härte einigermaßen mildern. Ich habe nur noch hinzuzufügen, dass meine Meinung durch alles, was an diesem Abend vorging, noch mehr Bestätigung erhielt und dass ich es für heilige Pflicht erkannte, meinen Freund aus der seiner in dieser Verbindung wartenden Gefahr zu erretten. Er reiste am folgenden Tag nach London, wie Sie sich erinnern werden, in der Absicht, bald nach Netherfield zurückzukehren. Was hierauf meinerseits geschah, sollen Sie nun erfahren. Bingleys Schwestern teilten meine Furcht hinsichtlich seiner Verbindung mit Miss Bennet. Unsere Übereinstimmung tat sich bald kund, und da keine Zeit zu verlieren war, beschlossen wir, ihm gleich nach London nachzufolgen. Dort angekommen, bemühte ich mich, meinen Freund die nachteiligen Folgen einer solchen Wahl anschaulich zu machen. Ich schilderte sie mit nachdrücklichem Ernst. Doch wenngleich sein Entschluss durch meine dringenden Vorstellungen etwas wankend geworden war, würden sie ihm dennoch schwerlich von der Heirat abgehalten haben, hätte ich sie nicht durch die Versicherung von der Gleichgültigkeit ihrer Schwester, an welche ich damals selbst keinen Augenblick zweifelte, unterstützt. Bis jetzt hatte er sich mit der Hoffnung geschmeichelt, Erwiderung seiner Liebe bei ihrer Schwester zu finden, aber bei seiner großen natürlichen Bescheidenheit und dem unbedingten Vertrauen zu meiner richtigeren Erkenntnis ward es mir nicht schwer, ihn zu überzeugen, dass er sich in diesem Punkt geirrt. Dass es nach solcher Aufklärung nur eines Wortes bedurfte, um seine Rückkehr nach Netherfield zu verhindern, werden Sie begreifen. Ich kann mein Verfahren im Ganzen nicht tadelnswert finden. Nur an einen einzigen Punkt denke ich mit Missbilligung zurück, und dieser besteht darin, dass ich mich zu dem niedrigen Kunstgriff herabließ, ihm ihrer Schwester Anwesenheit in der Stadt zu verheimlichen. Ich erfuhr sie sogleich durch Miss Bingley. Ihr Bruder weiß aber noch jetzt nichts davon. Vielleicht hätten sie sich ohne Gefahr sehen können, doch möchte ich fast das Gegenteil behaupten, da es mir schien, als ob seine Neigung noch nicht verflogen wäre. Diese Verheimlichung, dieses Eingehen in den fremden Plan war unter meiner Würde. Es ist indes geschehen, und ich kann wohl sagen, dass ich die beste Absicht dabei gehabt. Und somit bliebe mir über diesen Gegenstand nichts weiter zu sagen, keine Entschuldigung mehr zu machen übrig. Wenn ich so unglücklich gewesen bin, das Gefühl Ihrer Schwester zu verwunden, so versichere ich nochmals, dass es ohne meinen Willen geschah. Und wenn die mich hierzu bestimmenden Gründe Ihnen auch nicht hinreichend erscheinen, habe ich doch nicht gelernt, sie zu verdammen. Was nun die andere, ohne Zweifel viel wichtigere Beschuldigung, Mr. Wickham unverantwortlich behandelt zu haben, betrifft, so kann ich sie nur durch den treuen Bericht seiner Bekanntschaft und seines Benehmens gegen unsere Familie widerlegen. Ob er mich noch besonderer Untaten beschuldigt hat, weiß ich nicht, doch von der Wahrheit dessen, was ich Ihnen jetzt erzählen werde, können Sie sich durch das Zeugnis mehrerer wahrheitsliebender Männer überzeugen. Mr. Wickham ist der Sohn eines sehr achtbaren Mannes, der mehrere Jahre die Verwaltung der Pemberleyschen Güter treu und redlich besorgt hat, wofür mein Vater sich ihm verpflichtet fühlte und seine Erkenntlichkeit an George Wickham, seinem Paten, zu beweisen suchte. Durch die Verschwendung seiner Frau außer Stand gesetzt, dem Sohn eine anständige Erziehung zu geben, erkannte er dankbar meines Vaters Beistand, der den jungen Menschen erst auf Schulen und dann auf der Universität erhielt. Sein angenehmes Äußeres, seine geselligen Tugenden sowie sein einschmeichelndes Wesen hatten ihn meinem Vater sehr empfohlen. Er liebte ihn wie einen Sohn, hatte die beste Meinung von seinem Charakter und war entschlossen, ihm, falls er den geistlichen Stand erwählen sollte, in demselben beförderlich zu sein. Meine Ansichten über ihn waren schon seit mehreren Jahren verschieden von denen meines Vaters. Sein Hang zur Ausschweifung, der gänzliche Mangel an guten Grundsätzen, die er sorgfältig vor den Augen seines besten Freundes zu verheimlichen suchte, konnten mir, einem jungen, fast im gleichen Alter mit ihm stehenden Mann, der Gelegenheit hatte, in den unbewachten Augenblicken zu beobachten, nicht lange verborgen bleiben. Schon wieder muss ich Ihnen Schmerz verursachen, in welchem Grad kann ich nicht beurteilen, doch von welcher Art die Gefühle auch sein mögen, die Mr. Wickham so glücklich gewesen ist, in Ihnen zu erregen, soll und darf diese Rücksicht mich doch nicht abhalten, seinen wahren Charakter zu enthüllen. 5 Jahre darauf starb mein vortrefflicher Vater, und seine Vorliebe für Wickham hatte in dieser Zeit so zugenommen, dass er es mir in seinem letzten Willen zur Pflicht machte, ferner auf die beste Art für George zu sorgen und ihm, falls er wirklich noch das Studium der Theologie ergreifen sollte, bei der nächsten Vakanz eine sehr einträgliche Familienpfründe zu geben. Außerdem hinterließ er ihm noch ein Legat von 1.000 Pfund. Sein Vater überlebte den meinigen nicht lange, und ein halbes Jahr darauf erhielt ich einen Brief von Wickham, in welchem er mir seinen Entschluss, den geistlichen Stand aufzugeben, mitteilte und die Hoffnung aussprach, dass ich es unter solchen Umständen begreiflich finden würde, wenn er zum Ersatz für die verheißene Pfründe, der hierdurch förmlich entsagte, Anspruch auf eine Unterstützung in Geld machte. Schließlich fügte er noch hinzu, dass er sich nun entschlossen, Jura zu studieren, was indes von den Interessen von 1.000 Pfund unmöglich geschehen könne. Der Wunsch, diesen Plan ernsthaft von ihm verfolgt zu sehen, war größer als mein Glaube daran, doch willigte ich mit Freuden in seinen Vorschlag. Ich glaubte ihn nicht für den geistlichen Stand geschaffen, und somit war das Geschäft abgemacht. Er erhielt 3.000 Pfund, und entsagte dagegen für die Zukunft allen Ansprüchen auf Beförderung im geistlichen Stand, falls er sich diesem wieder zuwenden sollte. Alle Verbindung zwischen uns schien nun aufgelöst. Meine Meinung von ihm war zu gering, um ihn nach Pemberley einzuladen oder seine Gesellschaft in der Stadt zu suchen. Hier hielt er sich hauptsächlich auf, doch keineswegs studierend, sondern nur, um frei von jedem Zwang ein müßiges, zügelloses Leben zu führen. 3 Jahre verstrichen, ohne dass ich viel von ihm gehört. Da starb der alte Prediger, dessen Stelle ihm in früherer Zeit versprochen gewesen, und nun wandte er sich wieder schriftlich an mich und bat um dieselbe. Seine Versicherung, dass er sich in sehr schlechten Umständen befinde, glaubte ich gern. Er hatte das erwählte Fach nicht sehr einträglich gefunden und sich nun entschlossen, sich ordinieren zu lassen, falls ich ihm mit der erwähnten Pfründe beschenken wollte, woran er nicht zweifelte. Erstlich, weil er, wie er wohl wisse, niemand auf meine Versorgung rechnete, und zweitens, weil ich meines ehrwürdigen Vaters Bestimmung darüber wohl nicht vergessen haben würde. Können Sie mich tadeln, dass ich diese Bitte sowie alle Wiederholungen derselben unerfüllt ließ? Sein Zorn gegen mich nahm in dem Grade zu, als sich seine Umstände verschlimmerten, und seine Urteile über mich waren ohne Zweifel ebenso ungerecht und hart als die Vorwürfe, die er mir selbst darüber machte. Jeder Schein von Bekanntschaft hörte nach diesem Vorfall natürlich auf, und ich wusste lange nicht, wie und wo er lebte, bis die Gewissheit seiner Existenz mir vorigen Sommer auf eine sehr schmerzliche Weise kundgetan wurde. Ich muss nun eines Umstandes erwähnen, den zu vergessen ich mich schon lange bestrebe und den ich nur durch diese Veranlassung bestimmt werden konnte, einem menschlichen Wesen mitzuteilen. Nach dieser Einladung bedarf es keiner besonderen Bitte um Ihre Verschwiegenheit. Meine Schwester, welche 10 Jahre jünger als ich ist, ward nach unseres Vaters Tode meiner und Colonel Fitzwilliams, Neffen meiner Mutter, Vormundschaft übergeben. Ungefähr vor einem Jahr verließ sie die Pension, um unter der Aufsicht von Mrs. Young, einer älteren Dame, ihre Ausbildung in London zu vollenden. Mit dieser ging sie vorigen Sommer nach Ramsgate, wohin ihr Wickham bald nachfolgte, wahrscheinlich absichtlich, wie sie später ergab. Zwischen ihm und Mrs. Young, über deren Charakter wir uns unglücklicherweise sehr getäuscht hatten, schien schon früher eine Bekanntschaft stattgefunden zu haben. Durch ihren Beistand gelang es ihm, sich Georgiana, deren zärtliches Herz ihm noch aus der Kinderzeit, wo er sich viel mit ihr beschäftigt hatte, gewogen war, zu nähern und sie dergestalt zu betören, dass sie ihn zu lieben glaubte und einwilligte, mit ihm zu entfliehen. Zu ihrer Entschuldigung sage ich, dass sie damals erst 15 Jahre alt war, und freue mich hinzufügen zu können, dass ich aus ihrem Mund die erste Nachricht davon erhielt. Als ich nämlich ein paar Tage vor der verabredeten Flucht unerwartet in Ramsgate eintraf, erkannte Georgiana ihr Vorhaben, wodurch sie einen geliebten Bruder tief gekränkt haben würde für schweres Unrecht, und gestand mir das Ganze. Was ich dabei empfand und wie ich verfuhr, können Sie sich leicht vorstellen. Aus Rücksicht für den Ruf meiner Schwester und um ihr Gefühl zu schonen, musste ich vorsichtig auftreten und durfte Wickham nicht, wie er es verdiente, öffentlich zur Strafe ziehen. Aber ich schrieb ihm in ernsten Ausdrücken, worauf er Ramsgate sogleich verließ. Auch Mrs. Young ward natürlich ihres Amts augenblicklich entsetzt. Wickhams Hauptzweck bei dieser Intrige war ohne Zweifel meiner Schwester Vermögen, bestehend in 30.000 Pfund. Doch kann ich mich des Gedankens nicht erwehren, dass er nebenbei die Absicht gehabt, sich auf das Empfindlichste an mir zu rächen. Und wäre es ihm gelungen, so würde sein Triumph allerdings vollständig gewesen sein. Somit hätte ich Ihnen also getreuen Bericht über alles, was vom Anbeginn unserer Bekanntschaft zwischen mir und Wickham vorgefallen, abgestattet. Und wenn Sie denselben nicht als falsch verwerfen, darf ich hoffen, in Zukunft nicht wieder der Grausamkeit gegen meinen Jugendfreund beschuldigt zu werden. In welcher Art, unter welcher Form der Falschheit er mich bei Ihnen angeklagt, ist mir unbekannt. Doch wundere ich mich nicht über seinen glücklichen Erfolg, da Sie von dem Vorhergegangenen keine Kenntnis hatten und haben konnten. Ein solches Ahnungsvermögen war nicht in Ihnen vorauszusetzen, ebenso wenig wie Argwohn von Ihnen zu erwarten. Sie werden sich vermutlich wundern, dass ich Ihnen diese Umstände nicht schon gestern Abend erzählt habe, aber in dem ersten Augenblick war ich noch nicht so vollkommen Herr meiner selbst, um entscheiden zu können, was hierauf erwidert oder entdeckt werden musste. Hinsichtlich der Wahrheit der soeben erzählten Begebenheiten berufe ich mich auf das Zeugnis Colonel Fitzwilliams, der teils als naher Verwandter und genauer Freund, teils aber auch als einer der Vollstrecker des letzten Willens meines verstorbenen Vaters notwendig von allen diesen Verhandlungen unterrichtet werden musste. Sollte Ihr Widerwillen gegen mich Sie abgeneigt machen, meinen Versicherungen Glauben beizumessen, so kann derselbe Grund Sie doch nicht abhalten, meinem Vetter zu vertrauen. Und um Ihnen die Möglichkeit, sich mit ihm hierüber zu besprechen, zu verschaffen, werde ich mich bemühen, diesen Brief noch heute Morgen in Ihre Hände zu bringen. Gott segne Sie, Fitzwilliam Darcy.